Ob ich mein Leben für dich gebe, auf jeden, denn ohne dich wäre es kein Leben. Deswegen würde ich mein Leben für dich geben. Ich müsste nicht mal überlegen, wird mein Leben für dich geben. Es stimmt, ich würde sterben für dich. Auf jeden, denn heute lebe ich für dich. Deswegen würde ich mein Leben für dich geben. Ich müsste nicht mal überlegen, wird mein Leben für dich geben. Noch gar nicht lange her, da ging's bergab mit mir. Fast wär ich abgestürzt, fast Knast, fast krepiert. Auf jeden, das Leben hatte mich abserviert. Niemand hat sich ernsthaft für mich interessiert. Doch dann kam ihr, das hat mich aufgebaut, aufgetaut. Dann haben wir, weil man ein Zuhause braucht, ein Haus gekauft. Und ich trage die Namen für immer auf der Haut. Mir läuft eine Träne aus dem Auge raus. Einfach weil mir das so wichtig ist. Weil ich jetzt weiß, was ein Gewissen ist. Und weil das alles ist für mich. Denn wenn man mich aufs Wesentliche reduziert, dann bleibt nur ihr, ich würd mein Leben für euch geben. Hier, ob ich mein Leben für dich gebe? Denn ohne dich wäre es kein Leben. Deswegen würde ich mein Leben für dich geben. Ich müsste nicht mal überlegen, wird mein Leben für dich geben. Es stimmt, ich würde sterben für dich. Auf jeden, denn heute lebe ich für dich. Deswegen würde ich mein Leben für dich geben. Ich müsste nicht mal überlegen, wird mein Leben für dich geben. Wusste nicht, wie sehr ich lieben kann, bis ich dich traf. Blick jede Nacht auf ein Bild von dir, bevor ich schlaf. Solange ich weiß, dass alles bei dir gut ist, ist es gut bei mir. Du erzählst mir aufgeregt und motiviert von deinem Tag. Ich hör dir zu, versprech dir, ich werd zuhören, bis ich sterbe. Würde aufhören zu atmen für dich, wenn ich müsste, du wärst es wert. Trag dein Gesicht auf meinem Herz im Ernst. Ganz egal, was auch passiert, ein Wort von dir, dass du mich brauchst, genügt und ich bin da. Denk bei jedem Schritt, den ich mach, was es für dich bedeutet. Wenn alles, was ich bisher tat, zu dir geführt hat, darf ich nichts bereuen. Denn wenn man mich aufs Wesentliche reduziert, dann bleibst nur du, ich würd mein Leben für dich geben. Hier, ob ich mein Leben für dich gebe? Auf jeden, denn ohne dich wär es kein Leben. Deswegen würde ich mein Leben für dich geben. Ich müsste nicht mal überlegen, wird mein Leben für dich geben. Es stimmt, ich würde sterben für dich. Auf jeden, denn heute lebe ich für dich. Deswegen würde ich mein Leben für dich geben. Ich müsste nicht mal überlegen, wird mein Leben für dich geben. Ich bin sicher bei euch und ihr seid sicher bei mir. Ihr habt so viel Herzblut in mich investiert. Und eure Fehler sind egal, weil mich das nicht interessiert. Das ist mir alles nicht so wichtig wie ihr, das stimmt. Lasst sie mich nicht respektieren, nicht mehr lieben und feiern. Sie können mich nie brechen, Hauptsache du bleibst an meiner Seite. Und niemand hält mich fern von dir, gleich welche Strecke uns trennt. Fühl mich daheim, allein schon wenn ich an dich denk, es stimmt. Ob ich mein Leben